Deutschlandfunk Kultur Tonart. Wir bleiben im Punk. Wir sind die, vor denen euch unsere Eltern immer gewarnt haben. Mit diesem Spruch hat vor langer, langer Zeit die rebellische Jugend die ältere Generation geärgert. Es waren Hippies und später auch die Punks, die diesen Spruch auf den Lippen hatten. Aber eins war immer klar, die Jugendrevolten, die waren tendenziell immer links und kamen auf keinen Fall aus der rechten Ecke. Tja, und wie ist das heute? Wenn du heute deine Eltern schockieren willst, dann musst du Donald Trump wählen. Das empfehlen führende Köpfe der amerikanischen Alt-Right-Bewegung. Diese neuen Rechten beherrschen Zeichensprache der Popkultur und inszenieren sich gerne als Punk-Provokateure. Klaus Walter über die neuen Koordinaten der Pop-Rebellion, nicht nur aus den USA. The Kids Are Alt-Right, ein aktueller Song der US-Band Bad Religion. Diese Musiker sind keine Kids mehr, eher Altherren-Punks, und sie beklagen, dass die Kids heutzutage nicht mehr links sind, sondern rechts. Alt-Right eben. Die neue, die alternative Rechte in den USA ist attraktiv für Leute, die sich absetzen wollen vom sogenannten Mainstream. Attraktiv vor allem für weiße, junge Männer. Populismus ist eine ausverkaufte Show. Menschlichkeit ist nicht gefragt, wenn jeder eine AR-15 dabei hat. AR-15, ein leichtes, halbautomatisches Gewehr, gehört zur Grundausstattung der Alt-Right-Jugend, so Bad Religion. Wir lieben Gott, wir lieben unsere Frauen, wir lieben unsere Tradition, wir lieben unsere Sippschaft. Also, wenn du dich allein fühlst und unterdrückt, dann gibt es ein Rezept. Mach mit bei der Alt-Right. Alternative Fakten, alternative Lügen, alternative Namen, alternative Volksstimme. Das Klagelied von Bad Religion ist eher Teil des Problems als Teil der Lösung. Die Punk-Veteranen kommen daher wie der wohlmeinende linksliberale Lehrer, der fassungslos zur Kenntnis nehmen muss, dass seine Schüler ein Faible für Faschisten haben. Plötzlich sind die Kids alt-right, dabei waren sie doch immer all-right. The Kids Are Alright, The Who 1965, eine Hymne auf die rebellische Jugend der 60er. The Kids Are Alright. Der Slogan steht für den Glauben an das Gute in den aufständischen Kids. Für den Glauben daran, dass junge Leute, die den Mainstream verachten, automatisch nach links driften. The Who sind mittlerweile über 70 und spielen das Lied bis heute. Ihr Sänger Roger Daltrey befürwortet den Brexit. Dass die Kids nicht immer all right sind, sondern rechts bis rechtsextrem, das ist keine Errungenschaft der Alt-Right. Was sich seit 1990 in der Welt abspielt und in Deutschland auf besonders fiese Weise gespiegelt und verstärkt wird, ist die Zuspitzung der Bewaffnung mit Identitätskriegen, die im Gegensatz zu früheren Style Wars nicht nur semiotisches Territorium umkämpfen. Schreibt Dietrich Dietrichsen 1992 in seinem berühmten Text »The Kids are not all right«. Nach dem Fall der Mauer geht es in den Kulturkämpfen nicht mehr bloß um Stile und Zeichen. Bei den Pogromen in Rostock, Mannheim, Hoyerswerda, beim Brandanschlag in Mölln, da geht es um Leben und Tod. Die Kids, die Jagd machen auf Leute, die anders aussehen, sie hören harte Rockmusik und tragen Baseballkappen mit dem X drauf, das X von Malcolm X. Die Kids sind not all right. Anarchie im Königreich 1976, der Hit der Sex Pistols. Punk in England flirtet schon mal mit Nazi-Symbolen, aber das dient vor allem der Provokation der Eltern. Die hatten schließlich den Krieg gegen die Nazis gewonnen. Ansonsten sind die Punks all right. Gegen Rassismus, gegen den rabiaten Neoliberalismus von Margaret Thatcher und Ronald Reagan. 40 Jahre danach werden die Koordinaten verschoben. She was punk rock. Sie war Punkrock, ruft Gavin McInnes, Mitgründer der Zeitschrift Vice und Star der Alt-Right-Bewegung. Sie, das ist Margaret Thatcher, konservative Premierministerin, Lieblingsfeind der Punks in den 80ern. Warum wird ausgerechnet Thatcher posthum zum Punk umgedichtet? Gavin McInnes. She was the most anarchist politician that Britain's ever had. Thatcher war die anarchistischste Politikerin Großbritanniens, weil sie den Markt befreit hat von staatlicher Bevormundung. So definierte Neurechte McInnes die Anarchie in UK. Ich bin immer noch der Punk, der ich vor 20 Jahren war. Nur dass meine Zielscheibe nicht mehr die bourgeoisen Spießer aus den Vororten sind, sondern die politisch korrekte linke Elite, erklärt Gavin McInnes. Dem Kampf gegen die angebliche Diktatur der politischen Korrektheit verdankt auch Milo Yiannopoulos seinen märchenhaften Aufstieg zum Idol der Poprechten. Die Kulturkämpfe haben sich rasend schnell verändert. Das Dissidente, Punk, Provokation, Respektlosigkeit, all das ist heutzutage besser ausgedrückt mit einer Make America Great Again Kappe, sagt Milo Yiannopoulos, als schwuler Tabubrecher-Dandy aufgestiegen zum Popstar der Alt-Right, bis er dann ein Tabu zu viel gebrochen hat. Päderastie sei doch ganz okay, hat Milo verkündet. Das war es dann mit dem Ruhm. Dennoch wird Milo in die Geschichte eingehen als Pionier der rechten Transgression, als popinformierter Künstler der kontrollierten Regelverletzung, als Umdeuter im Kulturkampf. Wenn du provozieren willst, wenn du deine Eltern schockieren willst, dann musst du Donald Trump wählen. This is the new punk. Republican is the new cool. Thank you for coming. Republikaner sind das neue cool. Trump ist der neue Punk, sagt Milo. Wer die neue Rechte bekämpfen will, muss diese Lektion erstmal kapieren. Die Jugendrevolution ist in populistischen Zeiten nicht mehr automatisch links angesiedelt. The kids are alt-right. Klaus Walter mit einer Untersuchung.